Say his name and he appears. I believe in Joe Hendry. Hier ist der einzige Fachpodcast für Heimatrecht, Bande Moral. Hier ist der Endicast mit der Jubiläumsausgabe, Folge Nummer 157, diesmal aus Berlin-Friedrichshain. Oh, hallo. Mit Dennis, hallo. Und Renke. Guten Tag, schönen guten Tag, ja. Guten Tag, Herr Morhardt. Hallo, du bist tatsächlich physikalisch mir gegenüber sitzend. Das ist so. Ich habe mich auf mein Fahrrad geschwungen und bin hier mal hergefahren. Ich dachte, muss auch mal nach dem Rechten gucken. Kleine Ortskontrollfahrt hier auch durch den Westen gemacht. Ich habe einen kleinen Umweg noch gemacht. Was denn? Nee, durch den Westen. Ach, durch den Westen. Ja, genau. Wollte ich direkt wieder rauswerfen? Nee, ich bin von Pankow nach Mitte, nach Kreuzberg, nach Friedrichshain. Sehr gut. Richtig wie so ein Touri über die Oberbaumbrücke gefahren. Und Rostock-Pisse? Nee. Oh. Interessanterweise nicht. Wo hast du das letzte Mal Pisse gerochen in der Stadt, Dennis? Ja, Toiletten zählen ja nicht. Das Umfeld von Toiletten auch nicht. Ja. Lange nicht mehr. Lange nicht mehr, ne? Ja. Ich wollte es gerade sagen. Es geht mir nämlich auch so. Deswegen steigen die Mieten. Wann nehmen wir das auf? Ende April irgendwann? Ja. Kann man ja verraten, Mitte März. Ende April 1913. Und Markus Söder baut in Bayern Spielplätze und verhängt 1000 Euro Strafen, ja, damit kein Cannabis geraucht wird. Richtig. Weil, so Markus Söder, in Berlin geht die Welt unter. Riechen die Straßen nach Cannabis? Ich finde nicht. Nö, also es gibt da... Also nicht mehr als sonst. Genau, es gibt so die üblichen Plätze da, irgendwie bei den Skatern, da wird konsumiert, jetzt ist aber legal konsumiert. Aber ist die Welt auch nicht untergegangen. Nö, eigentlich und jetzt riecht sie sogar nicht mehr nach Pisse. Ja. Hängt das vielleicht zusammen? Vielleicht. Aber wie? Was könnte die Konstruktion sein? Dass die Leute jetzt einfach, wenn man ihr Verhalten nicht illegalisiert, dass sie das dann in geordneten Bahnen tun? Oder pissen die Kiffer jetzt einfach an die bayerische Landesvertretung? Das finde ich gut. Wahrscheinlich riecht es da richtig abartig. Ja. Wahrscheinlich riecht es da zum Oktoberfest richtig abartig, wenn sie da in die Ecke strullern. Nach Mischung aus Schweinshaxe und altem abgestandenen Urin. Von Edmund Stoiber. Ja, Dennis, wo wir gerade bei Edmund Stoiber sind. Die Umleitung. Ja, der Kanzler ist 80 geworden, Dennis. Oh ja. Der Kanzler ist... Wunderbarer Tag, ne? Und langsam beginnt man zu begreifen, was passiert ist. Hast du die Doku gesehen in der ARD? Ich habe irgendwie nur 10 Minuten aushalten können. Nee, lustigerweise habe ich die nicht. Also ich möchte die noch anschauen. Ich habe das aber noch nicht gesehen. Vielleicht mache ich das heute Abend mal. Ich habe nur jetzt im neuen Spiegel das Laffo-Interview gelesen. Oh Gott, das habe ich nicht gelesen. Laffo spricht mit dem Spiegel über seine Karriere, wenn man so will, und Dinge, die er vielleicht auch falsch gemacht hat. Moment, er redet über sein eigenes Fehlverhalten. Ja, also nicht so... Ja, wollte gerade sagen. Nee, aber er sagt, naja, so schlecht war der Schröder ja auch gar nicht im Nachhinein. Gott, der wird wirklich altersmilde. Die nähern sich jetzt wieder an, Dennis. Ich sehe es kommen, 2025 noch ein letztes Mal Laffo und Gerd an der Seite von Olaf Scholz. Von Olaf Scholz? Weiß nicht, meinst du, Olaf Scholz macht nochmal eine Runde? Tritt der nochmal wieder an? Der 14%-Kanzler? Ich kann es mir nicht vorstellen, aber weiß ich nicht. Ja, was ist die SPD? Die hat ja niemanden Besseren. Lars Klingbeil. Ja, aber du weißt schon, dass die nächste Wahl ist schon, also entweder gehst du mit dem Anspruch rein, ja, ich werde definitiv nicht Kanzler, weil die Stimmen sind nicht da, aber ich möchte halt Oppositionsführer werden, dann ja, klar. Aber die Gefahr besteht halt drin, dass du halt, wenn du jetzt als Lars Klingbeil rangehst, du bist ja Parteivorsitzender ja schon seit 700 Jahren. Ja. Dass die Leute sagen, aha, du bist A für die Regierungszeit verantwortlich und jetzt hier für den scheiß Wahlkampf, verbiss dich. Ja, okay. So. Gut, da hast du recht. Da, es kann natürlich sein, aber wir sind uns schon einig, dass Lars Klingbeil irgendwann noch Kanzler wird, ne? Also ich könnte mir höchstens vorstellen, dass es ein anderer Niedersachse wird. Ja, bitte? Boris Pistorius, der heimliche Kanzler. Ach so, jetzt schon. Ja. So. Ach, das ist dann wirklich tatsächlich, das ist dann irgendwie. Das ist nochmal die gute alte Bildmagie. Ja, aber der, also muss man auch sagen, der hat nicht das Format von Gerhard Schröder. Wenn man schon in die, wenn man schon aus dem Regal sich was nimmt, ja, dann muss man auch bitte nach ganz oben greifen und nicht irgendwie zur so Bückware gehen, finde ich. Also, ja, aber ja, Boris Pistorius ist näher an, an Gerhard Schröder als Lars Klingbeil. Ja, ich sage ja, dasselbe Regal, Lars Klingbeil. Es ist dieselbe Ehefrau. Ja. Auch das ist richtig. Auch das ist richtig. Aber Lars Klingbeil hat schon mal einen, noch einen anderen Drive, würde ich sagen. Der das steht stimmt. Irgendwo, wo würden wir die einordnen bei Edeka? Wo sind Gerhard Schröder und Boris Pistorius? Boris Pistorius ist gut und günstig. Ja, ja, genau. Aber welche Produktkategorie? Ach also, so. Also Lars Klingbeil ist ja schon irgendwie... Ist schon eine Mittelmarke. Ja, aber die Produktkategorie müssen wir... Ist ja eine Zeitschrift, wenn er eine Zeitschrift wäre, wäre er eine Musikzeitschrift. Ach so. So. Aber was ist er genau? Ist er Gebäck? Ist er Backwaren? Ist er vielleicht bei den Konserven? Ja, Konserven. Ist er eine Konserve? Nee, finde ich mich nicht. Er ist ein bisschen fresher. Ach so. Er ist so... ich finde, ohne Scheiß, Lars Klingbeil ist so frisch Shop-in-Shop hergestelltes Sushi. Das man oh. Oder so eine Bowl. Ja. Ja. Nicht so das ganz, nicht das allerfresheste, was man sich vorstellen kann. Aber fresh. Aber echt gut, richtig gut. Für den ja. ganzen anderen, wenn man vergleicht auch mit dem ganzen anderen Scheiß, den man da kriegt, richtig gut. Ein bisschen zu teuer. Ja. Ja. Immer ein bisschen zu teuer, aber völlig okay. Da gehört er dazu. Würde ich sagen. Und dann schon sowas, aber dann auch nicht von Lidl, sondern schon eher bei Edeka oder Kaufland, würde ich sagen. Das, und jetzt müssen wir wieder zurückkommen auf Pistorius und Schröder. Die sind ja eher, also Schröder kann man ja ganz klar sagen, ganz unterhaltsam. Ja. Ne? Kann man sich gut mal angucken. So kuppelig. Aber zu viel davon macht krank. Ach so. Also vielleicht eher so Snacks. Salzige Snacks. Ja, aber also Gerhard Schröder, Boris Pistorius, das sind sehr kumpelige Leute. Also mit denen kannst du ein Bier trinken. Wirkt so. Genau, Bier. Kannst du mit Lars Klingbeil ein Bier trinken? Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber ist, das ist die Frage. Der hat zu viel Rotwein geholt mittlerweile. Sind Boris Pistorius und Gerhard Schröder eher Spirituosen? Oder salzig? Oder salziges Snacks? Das ist die Herrengedecke der SPD. Okay, das könnte man sagen. Dann brauchen wir aber einen guten Schnaps. Und also den wäre wahrscheinlich irgendwie, was gibt's denn? Boris Pistorius, ja, das, ich finde das passend. Ich finde irgendwie salzige Snacks sind besser. Ach so. Da ist er dann die Salz, die gut und günstig Salzbrezeln. Ja? Nix gegen gut und günstig Salzbrezeln. Kann man echt, also, ne? Aber es ist eine gute Preiseinstiegsmarke, wie wir im Lebensmitteleinzelhandel sagen. Ja, und ich muss auch sagen, also ohne, würde ich jetzt, wenn du sagen würdest, komm, wir gucken nachher noch einen Film, hast du Lust auf gut und günstig Salzbrezeln, würde ich sagen, ja klar, ja. Stell eine Schale hin, essen ein paar Snacks, toll. Das ist aber auch das Fundament überhaupt jedes Snackbuffets. Überhaupt nicht, genau. Ist so. Total gut, aber zu viel davon, du bist krank. Ja. Zu viel Salz. Ja. Und Gerhard Schröder ist wahrscheinlich irgendwie so Chips frisch oder, ja. oder Crunch Chips. Ja. Schon so, oder Lays, obwohl Lays ist zu modern. Eher Chio. Chio passt sehr gut. Ist diese, kennst du diese Chio-Dose, diese Pappkiste, ja, diese Papp, ja, ja. Genau, das ist Gerhard Schröder. Ach. Ja. Ist mal ganz gut, wenn man mal eine Party hat oder irgendwie so richtig über Leute und denkt man so, geil, ach, super. Ist man dann aber auch schnell über und macht halt ungesund, wenn man zu viel davon hat. Was macht eigentlich die Co-Vorsitzende der SPD, Saskia Esken? Die schwäbelt. So. Damit haben wir uns in die Politik eingebracht. Ich weiß ja. gar nicht warum. Ach genau, weil der Kanzler Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Gerhard Schröder. Mensch, Gerd, fahr doch nochmal nach Moskau und probier es nochmal. Diesmal hört der Wladimir auf dich. Ich bin mir ganz sicher. So, das war so schlimm, da wird er gefragt. Das Thema rangehen muss hier nochmal. Da wird er von dem Reporter gefragt, naja, warum haben Sie nicht auf ihn eingewirkt? Ja, also, glauben Sie denn, dass da irgendwie, dass das ja eine Witzveranstaltung sei? Dass ich da irgendwie mit moralischen Kategorien komme? Ja! Das ist, ja! Es ist einfach. Man könnte eigentlich, vielleicht kriegt auch ProSieben jetzt nachdem Joko und Klaas den Bogen endgültig überspannt haben und da 24 Stunden sozusagen. Hast du das geguckt? Nee. Nur war ganz lustig. Ausschnittsweise auf TikTok. War ganz lustig. Bogen endgültig, könnte man auch die austauschen. Laffo und Gerd. Ihr habt ja letztens dieses Plakat gesendet aus Leipzig, dass Scharping kommt. Ja, das stimmt. Aber wie so eine Drohung, Scharping kommt. Aber stell dir mal vor, auch in ihren Whirlpool, diese alte Gala-Referenzen sind wunderschön. Gerd und Laffo und Gerd, ist das wäre schon eine, also ich, meinst du, die fahren nochmal zusammen nach Moskau? Also ich kann mir echt vorstellen, im Worst Case, wenn das mit der BSW durchschlägt, dass Gerd Schröder nochmal so eine Endorsement für die BSW abgibt. Aber Mitglied wird er nicht, glaube ich. Nee, das nicht mehr. Dafür ist er zu stolz. Also dafür ist einfach, dafür ist, glaube ich, dieses SPD-Ding zu hart, aber er wird nochmal sagen, so, naja, also wenn ich heute wählen würde, also die SPD kann ich nicht wählen, und aber da mein guter Freund Laffo, seine Frau Ex. Nee, sind die noch zusammen? Die sind noch zusammen. Mein guter, aber es, meinst du, das gibt, aber meinst du, es gibt nochmal so eine öffentliche Versöhnung? Ja, 100 Pro. Und so ein Doppelinterview in der Bild am Sonntag? Ja, 100 Pro. Allein, um einfach quasi ihre eigene Legacy selber zu schreiben zu können. Ja. So eitel sind die Herren. Meinst du, Wolfgang Kubicki wäre gern dabei? Ich muss ehrlich sagen, Wolfgang Kubicki in Sachen Kaliber, Oscar Lafontaine und Gerhard Schröder schon ordentlich abstinkt. Ja, aber ich glaube, der wäre ganz gerne, also der würde sich ganz gerne am gemeinsamen Umtrunk beteiligen. Sag ich jetzt ganz wertfrei. Ja, aber Vermutung, mutmaßlich, weiß man alles nicht. Kubicki würde sich an jedem Umtrunk gerne beteiligen. Das hast du gesagt. So die Abmahnung, das ist keine redaktionelle Anycast-Meinung. Die Abmahnung geht an Dennis Mohr höchstpersönlich. Die Doku wird dir aber gefallen, weil seine Frau, Schröder Kim, wird auch gefragt, was das mit diesem Gebetsfoto aus Moskau auf sich hat. Das war wirklich eines der absurdesten Instagram-Fotos, das ich jemals gesehen habe. So. Aber sie hat ihn gesund gemacht. Ja. Er ist 80. Schlimm. Vor 20 Jahren hätte ich nicht gedacht, dass er so lange durchhält. Dass er mit 80 so gut aussieht. Und man muss sagen, kaum ein graues Haar. Ja. Kaum ein graues Haar. Der hat, vor allem gibt es ja noch Ausnahmen aus seiner Wohnung dort, da in Hannover Zoo. Ja. Und da gibt es diese Fraktion Menschen, die Bilder auf dem Boden stehen haben, so angelehnt an die Wand. Ja, das liegt aber, glaube ich, daran, dass die Wohnung ja seiner Ex-Frau gehört. Ah, und er sich wendet bohren darf. Ja, genau. Ach so. Die hat ihm das wahrscheinlich untersagt. Da kannst du fest von ausgehen. Du wolltest noch was zur Bürokratie und der FDP sagen. Das habe ich hier noch notiert. Naja, also ich wollte mich nur kurz aufregen, dass die FDP ja scheinbar jetzt aus der Erkenntnis aller Wahlverluste entschieden hat, dass sie noch mehr neoliberale FDP sein muss, muss jetzt die Wirtschaftswende kommen, muss irgendwie Sozialabbau und dieses Fokussieren auf die Totalverweigerer beim Bürgergeld und müssen das zurückdrehen und auch ein Moratorium für Sozialleistungen, und du merkst halt so richtig, wie sich in die neoliberale Scheiße der Ende 90er Jahre reinsteigern. Es fühlt sich ein bisschen an wie 2005. Ja. Jetzt wirklich nur Sabine Christiansen, die einfach noch jede Woche zuseiert, dass der kranke Mann Europa dringend einen Aderlass braucht. Ja, was macht eigentlich, wie heißt der Typ noch, Hans-Werner Sinn? Wollte ich mich nur kurz aufregen, weil sie haben jetzt ihre Wirtschaftswende verkündet. Ja. Die nächsten anderthalb Jahre noch bis zur Wahl? Ja? Ja, so ungefähr, ne? Ja. Dass es hart wird, weil diese FDP komplett wahnsinnig geworden ist. Also sie war ja vorher schon bescheuert, aber jetzt ist sie wahnsinnig einfach in dem Level, in dem halt irgendwelchen Phantomen hinterhergejagt wird, vor allem beim Bürgergeld. Ja. Also wenn man die Zahlen sich anguckt, wurden wie viele Sanktionen ausgesprochen, das war so eine fünfstellige Anzahl bei einer Millionenanzahl von Empfängern. Ja. Ein Großteil dafür halt für Scheiß. Und davon dann ein Bruchteil davon ist halt für Totalverweigerer. So, und wir fokussieren uns so massivst drauf, medial, auf da, weiß ich nicht, 1000 Leute vielleicht am Ende oder so 2000 Leute. Du, mir wäre es auch egal, wenn es 100.000 wäre. Ja, genau. Das, weil wir uns das leisten können. Und jetzt kommt was, Achtung, Stichwort Bürokratieabbau. Das ist richtig, richtig arbeitsintensiv, da die 30% zu kürzen. So. Erstens sind die Voraussetzungen dafür, dass man das kürzen darf, vom Bundesverfassungsgericht einigermaßen eingeschränkt. Ist nicht ganz unmöglich, aber es sozusagen, man muss das dann prüfen. Das und den auch, Rahmen gibt es heute auch bereits schon. Den muss man auch, den muss man entsprechend dokumentieren, ja. Sicherlich könnte man irgendwie ermessensleitende Vorschriften nochmal erlassen intern, dass das ein bisschen schneller gemacht wird, aber die Voraussetzungen, die das Bundesverfassungsgericht genannt hat, müssen dokumentiert werden, damit das Ding überhaupt gerichtsfest ist. Was passiert als allererstes, wenn ich so eine Kürzung kriege und völlig egal, ob die rechtmäßig oder rechtswidrig ist, wenn ich nicht komplett auf den Kopf gefallen bin? Widerspruch. Ja. Weil ist kostenlos. Ja, Sozialverwaltung. Kostenlos. Auch das vom Sozialgericht zu klagen ist kostenlos. Ja, und da war die Erfolgsquote was? Über 50%? Genau. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, kannst du ja Gebühren einführen, könnte man natürlich machen, um die Armen noch weiter. Also es geht einfach nur darum, auf die armen Leute draufzuhauen. Ja. Das ist das Einzige. Immer nur, wir müssen auf die Armen draufhauen, da müssen wir sparen. Da sind Brotkrumen, kann man sich da holen, ja. Aber damit kann man keinen Haushalt sanieren. Und schon gar nicht darüber hinaus dann nochmal 20 Milliarden locker machen, um die nächste Steuersenkung zu finanzieren. Gleichzeitig, weil du das mitbekommen hast, ist die Chefanklägerin Sachen Cum-Ex, hat einfach aufgegeben, verlässt den Staatsdienst. Das habe ich gelesen, aber warum? Weil sie sagt, sie ist komplett fühlt sich auf sich alleine gestellt. Die Politik macht nichts. Wir haben ja einen Bundeskanzler, der sich ja nicht erinnern kann. Ja, gut, das kommt vor. So. Es gibt da eine SPD-Fraktion, wo plötzlich Laptops verschwinden aus den Aktenschränken, Beweislaptops. Ja gut, das kommt vor. So. Hattest du auch 100.000 Euro in deinem Schließfach bei der Haspa? Nee. Oh, okay. Das so. War wohl jemand anders. Ja. Und sie kriegt irgendwie keine Unterstützung. Sie jagt da irgendwelchen Leuten mühselig hinterher, mit wenig Leuten. Und gleichzeitig, ja, hat zwar der Gesetzgeber diese Lücke geschlossen, es gibt aber mittlerweile neue Lücken, aber dafür interessiert sich keiner. Und sie hat jetzt keinen Bock mehr. Sie geht jetzt tatsächlich zu einer NGO. Die Frau ist überzeugt, falscher Move, weil diese NGO-Finanzwende so in allen Ehren, was bewegt die? Nix. Interessiert sich ja keiner für. Derzeit. Ja. Derzeit, Dennis, nächstes Jahr um diese Zeit, wenn das Dreamteam Gerd und Laffo unterwegs ist und sich um die Finanzwende kümmert, dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Das ist alles so schlimm. Wir könnten, es ist wirklich, wie war das, wenn wir denselben Prüfungsaufwand bei der Finanzverwaltung einführen würden, dass die regelmäßig bei Leuten, die weiß nicht, über 1 Million verdienen, die mal regelmäßig prüfen würden, mal gucken, ob die ihre Steuererklärung sauber machen, was wir da einfach absaugen könnten. Das Geile ist ja, dass du das sogar berechnen kannst. Du kannst, ja. Also jeder Steuerprüfer rechnet sich wirtschaftlich, weil da gibt's unterschiedliche Zahlen, das kommt immer auf die Bundesländer an, aber die sind nicht günstig und dennoch bringen die immer mehr ein, als sie kosten, auch für die Länder, auch wenn das Steueraufkommen dann möglicherweise geteilt werden muss, noch mit dem Bund oder noch was an Kommunen fließt und sowas. Die verdienen immer Geld. Das einzige Problem ist, dass du tatsächlich haben kannst, als Bundesland, wenn du mehr Steuerprüfer einstellst und richtig viele Mehreinnahmen an Steuern hast, dass dir das durch den Länderfinanzausgleich abgezogen wird und dass du damit sozusagen, du dann letztlich als, was weiß ich, Niedersachsen oder ja. Baden-Württemberg stellst du deinen Steuerprüfer für Berlin ein. So, das ist ein bisschen, da könnte man vielleicht noch ein bisschen Feinjustierung betreiben. Aber das wäre so ein geiles Incentive, wenn du sagen könntest, ja, wenn ihr über Steuerprüfung Mehreinnahmen habt, das ist euer Geld, könnt ihr sofort behalten, das ist euer Geld, könnt ihr machen, was ihr wollt mit. Ja, Dennis, Finanzverfassung in Deutschland anfassen ist nicht möglich. Das funktioniert nicht. Ich erinnere in dem Case tatsächlich ja. an den Fall, ich weiß nicht, vor Jahren in Hessen gab es auch so eine Abteilung, auch so eine Steuerprüfungsabteilung, die irgendwann halt kaltgestellt wurde, ja, genau. Weil die einfach zu viel eingebracht hat. Ja, stimmt. Hat richtig schlechte Laune bei allen gemacht. Stimmt. Da sind dann auch, richtig ein paar weggemobbt. Richtig, genau. Ja. Ja, das stimmt. Das gibt es. Ich glaube, ich verlinke den Case nochmal. Kann man zum Nachlesen. Wenn wir jetzt mal, wir nähern uns ja dem kompletten Wahnsinn. Wir sind jetzt von über den Kanzler und Laffo ja. hin zu Boris Pistorius gut und günstig brezeln, dann zur FDP. Ja. Fehlt eigentlich nur noch die AfD. Wenn die jetzt Ich finde es sehr schön, dass du stark wachsen ja vergessen hast. Die vergessen ja alle. Was zum Beispiel, die fordern ja gerade, weil es ja nichts sonst zu tun gibt in diesem Land oder vor allem auch nicht als Bildungsministerin, die fordert ein Rahmengesetz für Fusionsreaktoren. Weil es braucht endlich eine rechtliche Grundlage für diese Zukunftstechnologie. Schreib dir das mal bitte kurz auf den Zettel. Ja. Und dann muss ich dir nachher noch was sagen. Im Off. Ja. Schreib dir mal bitte Fusionsdings aus. Auf. Auf Fusion. Auf Fusion Stark-Watzinger. Stark-Watzinger. Ja, die FDP, die AfD. Sorry, das verwechselt man immer wieder. Ja, genau. Also die AfD. Wenn die jetzt irgendwann mal, es könnte ja sein, dass sie, ich sag mal, man weiß nicht, in welchem Bundesland sie mal einen Ministerpräsidenten stellen könnte. Keine Ahnung. Ich will jetzt auch nicht auf bestimmte Regionen in Deutschland zeigen, wo das eher der Fall sein könnte. Aber sagen wir mal, Ostdeutschland, sorry. Da kommt. Könnte sie einen Minister, dann treten die als erstes aus dem Dings aus dem Rundfunkstaatsvertrag. Das machen die sofort. Ja. Federstreich. Dann wird, das wird schon mal lustig. Fun Fact, in Thüringen, da können wir verlinken, es gab jetzt das Ergebnis des Thüringens-Projekts von dem Verfassungsblock. Und da sieht die Verfassung vor, dass der Landtag bei Beitritten zu Staatsverträgen zustimmen muss, aber nicht bei der Kündigung. Das kann die Regierung einfach so machen. Ja, so. Lügenstrumpf. Das Erste, was sie machen, ist halt den MDR-Staatsvertrag kündigen. Ja. Und halt zwei andere noch. So. Dann, das wird passieren. Dann werden die aber auch, wenn es an die, ich weiß nicht, wie lange der Länderfinanzausgleich noch geht, aber der müsste auch, glaube ich, 2026 neu verhandelt werden oder so. Kann gut sein. Da werden die auch nicht mitmachen. Oh. Wird es einfach nicht geben. Kommt vielleicht ein bisschen darauf an, welches Bundesland genau das ist, aber wenn es ein Bundesland, es also könnte ja ein Bundesland in Ostdeutschland sein, vielleicht. Ja. Ist Sachsens Nehmer oder Geber? Guck mal nach. Nettozahler? So, warte. Also bildungsmäßig stehen die ja verglichen mit der Bundesrepublik nicht schlechter. Obwohl ich dann aber auch gehört habe, dass es jetzt im Vogtland minus 10 Grad kalt war. Ah, Mann, das ist keine richtige Tabelle. Das ist ja dumm hier. So, warte, hier, Süddeutsche. So eine Tabelle, genau. Also, Geberländer sind aktuell Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Hamburg, Rheinland-Pfalz. Nehmerländer sind Schleswig-Holstein, also von am wenigsten, Saarland, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen, Berlin. Sachsen kriegt fast so viel wie Berlin. Gut, dann steigen die vielleicht doch nicht aus. Aber ja. Was ich eigentlich nur sagen wollte ist, die werden hier schon die, oh, nicht schlecht. Die werden hier schon auf jeden Fall den Laden noch ganz schön durcheinander werfen. Zeit für den Bundeszwang. Bin ich mir ziemlich sicher. Richtig gute Laune. Kann ich mir vorstellen, dass das kommt. So. Kann ich mir tatsächlich vorstellen. Naja, also tut mir leid. Also die werden halt wahrscheinlich dann sagen so, naja, wir werden das Guck mal hier. Ist zubereitet worden in der heißen Fritteuse. Geil. Seitanschnitzel. Geil. Nein, stimmt nicht. Das ist Hühnchen. Schmeckt aber genauso. Schmeckt genauso wie echtes Hühnchen. Schmeckt genauso wie echtes Hühnchen. Naja, also stellen wir uns vor, ein östliches Bundesland hat eine AfD-Regierung und sie entscheiden, das Asylgesetz nicht mehr durchzusetzen, sondern schieben einfach so ab. Ja. So, weil Asyl, die Ausführung des Asylgesetzes ist ja in landes- bzw. kommunaler Hand. Dann werden sie verklagt vom Bund, darauf die Gesetze umzusetzen. Dann werden sie auch sehr zügig verurteilt werden. Richtig. Und dann sagen sie so, ja, was soll das Verfassungsgericht machen? Sie ihre Parade schicken? Die haben ja gar keine. Das wäre geil, dann kriegt das Verfassungsgericht seine eigene Polizei. Oder wir unterstellen die Bundeswehr dem Bundesverfassungsgericht. Aber Konflikt im eigenen Bundeswehr-Einsätze im Inland, aber nur vom Verfassungsgericht angeordnet. Ja. Zur Herstellung des Bund- und Länder Friedens, whatever. Friedens. Genau. Der Bundes Solidarität heißt es nicht, sondern weiß nicht. Bundestreue und Landestreue. So ah ja, Bundestreue. Ländertreue. Ja. Genau. Ländertreue des Bundes und Bundestreue der Länder. So ist es. Du hast, was heißt das? Das ist sicher doch erstes Semester Staatsrecht oder so. Das tatsächlich, ja, genau. Das ist ein Staatsorganisationsrecht. Das war bei mir im ersten Semester, ja. Mhm. Viele fangen an und lernen erst Grundrechte. Fuck, Grundrechte. Braucht man nicht. Nee, Staatsorganisation, das ist wichtig. Erstmal wissen, wie der Laden läuft. So. Und dann sich darüber Gedanken machen, ob vielleicht irgendjemand was darf. Was? Airfryer war Flop, höre ich jetzt? Oh nein! Hä, das sah doch gut aus. Oh. Naja, die AfD, ja, es wird einfach hart. Also jetzt Europawahl, ich bin jetzt der Wahlhelfer wieder. Mal gucken, wie es das wird. Im Juni. Ja, im Juni. Bin ich auch. So. Dann kommen Landtagswahlen. Und dann mal gucken, wie die FDP komplett abdreht, weil die wird ja auch im Osten irgendwie keinen Blumentopf gewinnen. Meinst du? In Sachsen vielleicht? Also wo stehen die denn gerade? In Thüringen? Thüringen kehrt sie doch keine Sau. Da hat sich die FDP auch aufgespalten. Die haben deswegen ja ihren Fraktionsstatus verloren, weil da jemand weggegangen ist. Stimmt, genau. Die haben ja letztes Mal diesen Glatzkopf da. Genau. Also, das war jetzt nicht abwertend gemeint. Das sondern war einfach so eine Beschreibung, ja. Beschreibung, genau. Das war Lokismus, ja. Aber das darf ich ja. Ist ja Freiheit. So, Sonntagsfragen, gucken wir nochmal in die Bundesländer. So, Landtagswahl. Gucken wir nochmal, wie es gerade hier in Thüringen ausschaut. Da ist die FDP nicht mal ausgewiesen. So, in Sachsen 2%. Die Freien Wähler 3%. Und Sachsen-Anhalt ist die FDP bei 4%. Sagen wir es mal so, hart. Wird hart für die FDP. Europa werden sie wahrscheinlich, bin ich mal echt gespannt, jetzt die ganze, ich weiß nicht, ob die Wahlplakate gesehen hast, schon aus der Warschauer. Ja, einige. Also da ist ganz viel Stirn zu sehen jetzt von der hier FDP-Spitzenkandidatin. Agnes Strack-Zimmermann? Ja, genau. Marie Agnes. Marie Agnes Strack-Zimmermann? Ja. Nee, das ist nicht Strack-Zimmermann. Die ist mir auch ein bisschen zu kultig. Ich wechsle gerade mit, wir haben die gerade gemorpht mit der Bildungsministerin. Ja, das macht gar nichts. Aber Strack-Zimmermann ist Strack-Zimmermann, danke. Aber Marie Agnes und die ist mir ein bisschen zu kultig. Ja, aber die setzen auf diesen Kult. Ein Plakat war einfach nur komplett ihre Stirn und da stand halt drauf so irgendwie Konturen für Europa. Also ein ja, da gibt es nicht auch irgendwie ein Plakat mit diese Omi für, will nach Europa oder irgendwie sowas? Omi, Europa, Omi. Das ist das Problem. Das ist eine kompetente Frau. Das nehme ich dir auch ab. Die hat auch Ahnung. Ja. Aber die ist mir zu kultig. Wir heizen die für Europa jetzt? Nee, wir heizen nicht für Europa. Wir verheizen hier niemanden. So, ist stimmt. Aber die FDP schickt sie halt nach Europa ab, weil sie nervt. Genau. So wie hieß denn nochmal die... So haben wir auch den Hofreiter verloren. Der ist jetzt ein Waffenexperte, aber Verkehr macht er nicht mehr. Aber der hat nur einen Buchstaben umgeschult. Der vorher war der Waffenexperte. so ein Klamauk schickt dieser Podcast nicht. Ah, ja, es ist alles irgendwie, geht gerade so ein bisschen vor die Hunde und es knüpft sich in das Theme der letzten Sendung an, dass es eigentlich ja nicht viel bräuchte, um die Wirtschaft und Deutschland so ein bisschen anzukurbeln. So ein bisschen Wachstumsimpulse. Meinetwegen kann man auch die ein oder andere Steuer senken, wenn es fürs gute Gefühl, aber prinzipiell Wachstumsimpulse, das heißt einfach, wir machen einen fucking Infrastrukturfonds auf, packen da 200 Milliarden rein, bauen mal der Bundeswehr nochmal 100 Milliarden rein, YOLO! Das Geld ist eh abgewertet sich eh von selber ab. Infrastrukturfonds kannst du auch 500 Milliarden reinstecken. Geht weg, die Scheiße. Ja. So. Muss halt der Bauindustrie sagen, weißt du was? Ab jetzt, ihr habt das goldene Jahrzehnt, stellt ein, wir beauftragen durch. Genau. Wir beauftragen durch und das Geile ist, dann haben wir zwar irgendwie in 10 Jahren vielleicht ein bisschen mehr sozusagen Zinsdienst zu bezahlen, aber dafür haben wir irgendwie funktionierende Brücken und Straßen. Ja. Das Problem ist, glaube ich, womit die alle so ein bisschen rechnen, oder womit, muss man eigentlich sagen, nicht im Sinne von das sehen, die auf sich zukommen, sondern die hoffen einfach, dass nach dem, also wenn wir den Pillenknick durchlaufen haben, und die Babyboomer, die jetzt ja alle in Rente gehen oder in Rente sind, dann vielleicht auch irgendwann nicht mehr da sind, dass dann auf einmal wieder ganz viele Kapazitäten frei werden, weil die Bevölkerungspyramide nicht mehr so im Ungleichgewicht ist. Dann haben wir ja sozusagen nur noch eine Tonne. Ja. Ja. Und ich glaube, damit rechnen die, dass sie sagen, jetzt machen wir nicht hier Infrastruktur für 85 Millionen, bringen wir auf den neuesten Stand, wenn wir dann nachher nur noch 60 Millionen zu versorgen haben und die auch möglicherweise ganz anders als heute, nämlich viel weniger auf dem Land und viel mehr in den Städten. Ja, aber die Infrastruktur in den Städten ist doch beschissen. Das geht. Ja, aber also NRW zerbröselt hier auch gerade komplett. Ja, gut, aber NRW liegt ja auch daran, dass sie jetzt einfach seit Jahrzehnten keine Industrie mehr haben. So, ja. Also hier ist natürlich, ja, ich bin dafür, man kann das alles machen, aber ich glaube damit denken, ich glaube, deshalb wird auch nicht sowas wieder eingeführt, wie bis Anfang der 90er Jahre ja noch galt, diese komischen Sozialbindungsgeschichten im Wohnungsbau und so, das hat man ja alles rausgeschmissen, weil man sagte, brauchen wir nicht mehr, das wird auch nicht mehr eingeführt, weil man einfach sagt, da sitzen wir jetzt aus und hoffen, dass die Nachfrage irgendwann einfach wieder sinkt und jetzt sind es halt zwei anstrengende Jahrzehnte. Das ist, glaube ich, was dahinter steckt. Das ist aber faule Politik. Das ist, ja, Politik, ich habe ein totales Problem mit Politik in den letzten, also eigentlich seit Angela Merkel, kann man sagen. Ja, dieser Tau. Ja, aber was ist der Tau? Das musst du dir überlegen. Der Tau hat mit vielen Sachen, vielen, vielen Sachen zusammen. Es gibt zwei. Na, eine Sache muss ich abnehmen. Na klar, wir sind in der Zeit, spätestens seit der Finanzkrise 2008. Wir laufen also quasi von Krise in Krise rein. Es gab ja keine. Das spielt keine Rolle. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ich sag dir aber, du kannst an diesen Krisen auch ganz gut merken, was die guten Entscheidungen waren und wann Politik geliefert hat und wann das auch sozusagen nicht über Parteigrenzen, sondern auch bei Leuten angekommen ist, die sich nicht für Politik interessieren. Entweder positiv oder negativ, aber es ist angekommen und es hat was ausgelöst, nämlich eine gesellschaftliche Debatte. Immer dann, wenn Politik in der Lage war, Entscheidungen zu treffen. Es geht nicht darum, ob die richtig oder falsch sind. Das war 2008 bei der Finanzkrise, hat man auf einmal über Nacht den Euro gerettet. Ja. Man hat über Nacht Konjunkturpakete geschnürt. Alles, was ein Jahr vorher noch als Teufelszeug galt. Und man hat über Nacht sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, teilweise auch zu schnell für einen demokratischen Staat, zu schnell Gesetze verändert. Das hat man, ja, man hat, Schröder, sag ich schon, oh Gott. Scholz hat entschieden, beim Doppelwumms, ja, die Bazooka, ja, und das Sondervermögen, das hat Scholz entschieden und da hat Politik was getan. Ansonsten entscheidet Politik nicht mehr. Politik vertagt, weil, und das ist eine Kultur, die sich tatsächlich, und da ist Angela Merkel, glaube ich, nicht ganz unschuldig dran, eine Kultur in diesem Land, in der Politik breit gemacht hat, dass man sagt, na, wir entscheiden nichts, wir prüfen lieber, weil wir Angst davor haben, uns falsch zu entscheiden. Das ist ein fundamentaler Fehler in der Politik. Du musst Entscheidungen treffen. Die können am Ende falsch sein und dann verlierst du meinetwegen auch deinen Posten. Oder du sagst einfach, wie Andrea Scheuer, fick dich, ich gründe eine Beratungsgesellschaft und werde jetzt reich. Also, auch das ist ja möglich. Nee, aber du musst einfach Entscheidungen treffen und das wird in keinster Weise honoriert. Ja. Wir sind in einem System angelangt, das so viele Checks and Balances sich gebaut hat, dass, wie ich finde, ein Bundesrechnungshof hat, der, ja, hast du dir mal so Prüfungsmitteilungen vom BAH durchgelesen? Auch der letzte, keine Ahnung, ja, manchmal. Einfach mal spaßeshalber durchlesen. Ja. Die sind wahnsinnig detailliert und bringen, auch wenn die ja versuchen, super objektiv zu sein und ja nur nach Haushaltskriterien und Wirtschaftlichkeit, bla bla bla. Hä, das ist doch eine neoliberale Suppe, die da rauskommt. Immer eine politische Wertung mit rein. Und viel zu häufig lässt man sich vom BAH vor sich hertreiben. Man kann diese Prüferiche natürlich als Politiker super nutzen, weil es ein echt billiges Mittel ist, um zu sagen, pass mal auf, BAH hat geprüft, hier als Opposition, guck mal, Regierung, da baust du Scheiße. Die haben das doch alles nachgeguckt, die hatten die Akten und sagen mir das und ich finde, das ist auch doof und ihr müsst jetzt mal liefern. Das führt natürlich dazu, dass man gewissermaßen auch die Leute, die in der Regierungsverantwortung sind, die sagen könnten, ja Moment mal, lass den BAH das mal prüfen, das ist aber meine politische Entscheidung und das mag nicht ganz wirtschaftlich sein, nach den komischen schrägen Grundsätzen, die sie sich da ausgedacht haben. Aber ich entscheide das aus politischen Gründen und ich bin der fucking Haushaltsgesetzgeber und das ist halt mein Recht. Das sind meine Argumente und die sind wichtiger als Wirtschaftlichkeit. Ja. Das kann man machen. Das macht aber keiner mehr. Das ist nur ein Symptom. Und es gibt ganz, ganz, ganz, ganz häufig, es wird einfach nicht mehr entschieden. Und zwar auf allen Ebenen. Das tröpfelt auch in die Verwaltung durch. Keiner hat Lust oder Lust ist vielleicht falsch, aber keiner hat den Arsch in der Hose, Dinge zu entscheiden. Das ist einfach fatal. Und damit leben wir uns und nicht mit, da würde ich mit Mehltau und so würde ich gar nicht mit ankommen, sondern ich würde einfach sagen, die Leute entscheiden nicht und das ist ein Riesenproblem und wir müssen wieder hinkriegen, dass wir eine politische und eine Behördenkultur, eine Verwaltungskultur haben, in denen Entscheidungen honoriert werden, auch wenn sie falsch sind. Denn sich falsch zu entscheiden ist besser, als sich gar nicht zu entscheiden. Ist immer so. Immer so. Wenn ich zwei Möglichkeiten habe, ich kann die Straße A neu machen oder Straße B neu machen. Ich habe aber nur Geld für eine derzeit. Dann kann ich entweder warten, bis ich irgendwann vielleicht mal Geld für beide habe, weil ich weder den Bewohnern, die an Straße A noch an Straße B wohnen, vor Kopf stoßen will, dass ich jetzt ihre Straße auslasse. Dann sind aber beide unglücklich. Ja. Oder ich sage einfach, weißt du was, A ist gerade ein bisschen günstiger, bleibt noch ein bisschen Geld für Beleuchtung über, mache ich A, B, gucken wir irgendwann mal. Finden die Leute in B scheiße, die Leute in A aber klasse. So ist es einfach manchmal. Und diesen Mut muss man aufbringen. Es geht nicht anders. Und ich finde, das ist ein riesen, riesen, riesen Problem, dass sich keiner mehr traut, irgendwas zu entscheiden. Das ist fürchterlich. Ja, das fängt bei Olaf Scholz an, das ist das Schlimmste. Der meldet sich halt wochenlang nicht. Ja. Und dann kommt er mal um die Ecke, haut auf den Tisch. Manchmal schafft er es tatsächlich, da mal eine Entscheidung zu treffen. Ja. Alle haben Angst immer vor dieser komischen Richtlinienkompetenz. Wenn er überzeugt ist von etwas, dann macht er das auch. Und ja, dann ist es auch richtig. Das Problem ist, er wägt zu viel ab. Ja. Er ist zu viel Kopfpolitiker. Und deshalb würde ich auch im Nachhinein sagen, war Gerhard Schröder der bessere Kanzler. Nicht aufgrund der politischen Entscheidung, nee, die ich glaube, da hat Olaf Scholz, gut, da muss man jetzt den Scholz 2000, von 98 bis 2005 mal rausrechnen, aber Scholz als Finanzminister und Kanzler, glaube ich, nicht so viel falsch gemacht, wie Gerhard Schröder falsch gemacht hat. Aber der hat halt getan. Ja. Sicherlich sich auch treiben lassen, auch in falsche Richtung rennen lassen, was er im Nachhinein übrigens auch gesagt hat. Wie er, keine Ahnung, 2008 oder so nach der Finanzkrise auch gesagt hat, ach Kinders, die Agenda 2010 sind doch nicht die 10 Gebote, ist nicht in Stein gemeißelt. Das hat irgendwie überhaupt keiner wahrgenommen. Diese Abkehr war schon ganz smart. Also was ist Abkehr? Sondern einfach zu sagen, Leute, das war halt das, was ich damals gedacht habe, was richtig war. Und jetzt kann halt auch wieder was anderes richtig sein. Also das muss man, kann es auch immer nur im Hier und Jetzt bewerten. Ich finde das fürchterlich und das halte ich für das allergrößte Problem in der Politik, dass nicht entschieden wird. Ja, das wird sich nicht ändern. Das weiß ich nicht. Ah, also weiß ich nicht. Warum soll sich das nicht ändern? Kultur ändert sich ja auch ständig. Ja, aber es ist scheinbar ja, das ist beim Wählervolk kommt ja eine andere Ursachen. Also die scheinbar zieht ein Großteil der deutschen Wählerinnen und Wähler die Konsequenz daraus. Nee, ist ja gar nicht so sehr, dass da eine ideologisch zu breite Regierung sich irgendwie nicht auf Kompromisse einigen kann oder Teile davon nicht kompromissbereit sind. Es ist ja nicht nur die FDP, ist ja auch Teile der SPD sind ja auch komplett wirr drauf. Dass die Konsequenz ist, ja, dann nehmen wir aber den hier Suppenkasper Friedrich Merz, sondern einfach, mein Eindruck ist halt so, es ist so, keine Ahnung, es ist schwierig. Man lässt sich halt rantreiben von halt so ein paar Marktschreiern, die halt sagen, naja, die Lösung ist dafür, dass wir jetzt Sozialleistungen kürzen. Dann geht es uns allen besser, wenn wir an Sozialleistungen rangehen. Ich glaube, da gibt es zwei Sachen. So. Es gibt ein großes, immer größer werdendes Wählerpotenzial, das interessiert sich überhaupt nicht für Fakten. Ja. Das interessiert sich nur für Gefühle und das interessiert sich auch nur für ihr Gefühl, was sich jetzt gerade richtet, und dann wird es auch verstärkt. Und dann fühlen die auch, dann werden diese gefühlten Wahrheiten, sind immer die, die derjenige sagt, den ich gut finde. Die sind, glaube ich, auch nicht zu retten. Nö, also es stand jetzt wohl so 15%, würde ich sagen. Ja, ich würde fast eher von 20 ausgehen. Aber die sind einfach nicht zu retten. Ja, aber die muss man sich auch nicht kümmern im Zweifel. Genau, um die darf man sich auch nicht kümmern. Ja. Also, die muss man sich nicht kümmern, dass sie zu essen am Tisch haben und Arbeit haben, keine Ahnung, was, klar. Aber auf die soll man keine Rücksicht nehmen, was die politische Willensbildung angeht. Deswegen finde ich tatsächlich die Existenz einer Partei wie BSW gar nicht so schlimm, weil in diesem 20%. Ja, Hauptsache die AfD wird kleiner, genau. Das genau, die sollen sich da um diese 20% Realitätsverweigerer gerne kümmern. Ja. So. Da kannst du meinetwegen noch eine dritte Partei geben. Spaß, sollen die Spaß haben. Und dann gibt es auf der anderen Seite für den Rest des Volkes sozusagen gibt es kein adäquates Kommunikationsangebot. Ja. Denn sich auch nicht zu entscheiden, wie Olaf Scholz es öfter macht, oder noch nicht zu entscheiden, noch abzuwägen, auch diese Sachen kann man erklären. Die Leute sind nicht dumm. Man kann denen sagen, Kinders, pass mal auf mit dem Taurus. Kann man den Ukrainern geben? Folgendes könnte auch dagegen sprechen. Und meine Befürchtungen sind, niemand weiß, ob meine Befürchtungen zutreffen, auch ich nicht, aber ich habe hier irgendwie Generäle im BMVG, die könnt ihr auf Telegram hören, weil die über WebEx, über WebEx kommuniziert haben. Die haben miteinander beraten und besprochen und mir Vorschläge unterbreitet, die halte ich für sinnvoll oder für nicht sinnvoll oder so. Man kann das erklären. Die Leute sind nicht dumm. Die hören auch zu. Aber das wird ja nicht gemacht. Nee, es passiert so eine Scharade. Dann kündigt plötzlich der Mütze nicht an sonntags. Der Kanzler wird sich übermorgen erklären. Warum reißt er nicht montags selber das Maul auf oder so? Also ja. Es gibt halt diese, also braucht es mehr Pressekonferenzen, braucht es einfach mehr Regierungserklärungen. Also man merkt halt, Olaf Scholz ist ja kein schlechter Redner. Der hat ja auch Power. Ja, aber das ist Regierungserklärung. Aber es ist halt so ein, der ploppt da halt wie so ein Maulwurf alle zwei Monate um die Ecke mal auf. Ja. Redet mal laut, sagt auch stark seine Meinung, und dann kannst du halten, was du möchtest, aber er sagt sie und verschwindet dann plötzlich wieder. Ja, er grübelt, ich glaube, der denkt halt echt viel nach, so, und grübelt und macht halt auch irgendwie andere Sachen, die nicht so in der Außendarstellung ankommen. Aber das kann man auch mit einer modernen Kommunikation versehen. Ja. Die gibt's aber nicht. Richtig. Denn es wird gemauert und gedruckst und nicht erklärt. Übrigens kann man möchte ja auch natürlich, dass Interner intern bleiben, damit sich auch eine anständige Willensbildung in den Ministerien entstehen kann. Das ist auch wichtig. Aber auch diesen Prozess kann man beschreiben. Man muss nicht sagen, welche Argumente ausgetauscht werden und welche Argumente die vorgebracht haben, die jetzt bei meiner Entscheidung unterlegen sind von den Leuten, die mich beraten. Man kann auch sagen, pass mal auf, Leute, das Thema ist komplex. Ja, das ist nicht einfach. Wir haben alle dasselbe Ziel und das Ziel ist folgendes. Und es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Und gerade in diesem einen Punkt wird noch diskutiert. Und ich kann das einfach noch nicht entscheiden, weil mir die Grundlagen noch fehlt. Auch das kann man einfach so darstellen. Das liegt aber wieder, und das ist genau das Ding auch bei dem nicht entscheiden wollen, ist es auch bei diesem nicht vernünftig adäquat kommunizieren wollen, das ist einfach Mutlosigkeit. Ja. Weil du dich damit natürlich inhaltlich angreifbar machst. Nur der Witz ist, inhaltlich sagt doch sowieso keiner was. Friedrich Merz übt doch keine inhaltliche Kritik an der Bundesregierung. Das Maximum Gefühl ist Stilkritik. Ja. Sonst einfach nur Gepöbel. Genau. So. Inhaltsleeres Gepöbel. Inhaltsleeres Gepöbel. Da, Bestes, zum Abschluss Rauswerfer, verlinke ich dieses Interview, glaube ich, ARD Hauptstadtstudio oder so, hier Bericht aus Berlin, Sonntag, wo irgendwie Tina Hassel den Finanzminister fragte, naja, diese große Haushaltsplanung da so irgendwie 5 Jahren, das wird sie ja nicht mehr betreffen, das ist ja nicht mehr irgendwie Finanzminister. Ach, und dann reagiert er so pikiert nach dem Motto, ach, das wissen Sie, sag ja noch wahrscheinlich, ach, wie wahrscheinlich ist es denn? Eine peinliche Wurst, an der Stelle sei auch an den Spiegelartikel verwiesen, der so ein paar Dinge zusammenfasst. Ich liebe so fucking Gossip. Ja, ne? Ist einfach, der bringt niemanden weiter, aber es ist halt wirklich so ein, da muss ich mir vorstellen, da muss dieser Spiegelmensch oder die beiden Redakteure, die da das geschrieben haben, die haben wahrscheinlich ihre Leute da angerufen im Ministerium. Und die haben wahrscheinlich sind nicht hinterhergekommen mit dem Aufschreiben, was ins Block diktiert wurde. Also das letzte Mal, als ich sowas gesehen habe, da hat sich die Berliner Polizei über die niedersächsische Polizei beklagt beim Tagesspiegel. Da war halt wahrscheinlich der Redakteur nicht mal dort angerufen, sondern die Leute haben bei ihm angerufen und gesagt, so, du musst was bringen. Stimmt. So. Das war die Retourkutsche für die RAF-Nummer. So. Ja, nee, ja, genau. Nee, aber dass sie sich beschwert haben öffentlich, war die Retourkutsche für die Partypolizei. Ja. Wunderbar, wunderbar. Ganz toll. Wir müssen hier was küren. Ja, Moment, es gibt einen langen Aufbau dazu, denn ich war mal wieder auf deutschen Autobahnen unterwegs. Ich habe einfach gedacht, Mensch, auch mal. Das darf man heutzutage wieder sagen. Ja, genau, das will ich ja wohl noch sagen dürfen. So. Und zwar, ich bin auch unterwegs gewesen, ich habe mir die A1 angeschaut, aber auch. OKF auf der A1. Aber auch die A24. Ja. Wussten die A24? Das war Hamburg, oder? Ja, die fährt nach Hamburg von hier. Ja, okay. Also, die fährt nicht nach Hamburg, sondern die führt nach Hamburg. Konntest du die noch einholen? A24 haben wir auch schon drüber geredet. Ja. Da ist die berühmte verarschte Toilette am Rinnloch. Am Rinnloch, ja. Und ich habe einige Sachen. Ich möchte erstmal eine Empfehlung aussprechen für eine Spotify-Playlist. Die wirklich gut ist. Okay. Die wirklich gut ist und sie heißt, die fand ich erst ein bisschen befremdlich, Vietnam War Music. Das ist halt sozusagen Musik zu Zeiten des Vietnamkrieges. Da ist halt viel so Hippie-Kram auch drauf, kann man ein bisschen skippen, aber auch halt echt viel Classic Rock und Banger und so. Das macht schon sehr viel Spaß. Also für so eine lange Autofahrt wirklich gut. Also gute Roadtrip-Musik. Absolut. Ja. Absolut. Und da ist mir was aufgefallen. Da wurde dann auch irgendwann von den Rolling Stones I Can Get No Satisfaction gespielt. Oder ich glaube, Satisfaction heißt das Lied einfach nur. Und was taucht in diesem Song auf? Wir haben es gerade vor der Sendung, habe ich es dir schon kurz gesagt, der Schellenkranz. Ja. Und ich möchte einfach mal die Frage stellen. Und jetzt müssen alle mal kurz Pause machen und sich diesen Song anhören. YouTube, Spotify, irgendwo wird man den schon finden. Pause, durchhören. Seid ihr wieder da? Sehr gut. Wer zur Hölle ist im Studio auf die Idee, wie muss ich mir das vorstellen? Folgender Dialog. So, ja, geil, nehmen wir jetzt so auf, Gitarrenriff, mega geil, aber eine Sache fehlt noch, damit es ein absoluter Banger wird. Schellenkranz. Und ich habe wirklich das ganze Lied wie dieser Schellenkranz durchaus zusammengeschlagen. Es klingt, ist einfach nur nervtötend. Ist mir noch nie aufgefallen, jetzt aber auf der Fahrt, wirklich absolut, absolut nervtötend. Generell der Schellenkranz, ein Instrument, das ich allenfalls im Stadion gutheißen kann, wenn was denn? Hast du den Wikipedia-Artikel zum Schellenring, heißt es auch, gelesen? Nein. Oder gesehen? Nein. Also genau, da ein Schellenring oder Schellenralf oder Schellenkranz, Englisch Jingle-Ring oder Tetless Tambourine. Ist halt ein Gerät, bla bla bla. Es sind aber zwei Fotos drin. Das erste ist ein Schellenring. Ja. Darunter Gesang und Schellenring bei der Punkband Pisse 2018. Ja, gut. Dafür habe ich dann wieder Verständnis, das finde ich gut. Aber so ganz generell frage ich mich, ist das wirklich ein Instrument, das wir brauchen? Braucht es den Schellenkranz in moderner Popmusik oder Rockmusik? Ich meine, nein, der Schellenkranz ist nicht nur überbewertet, er nervt. Er ist auch eine Gefahr für die Ohren. Dann, man kann es jetzt weiterspinnen, man kann da gucken, naja, was ist denn Musikinstrumente, die bilden ja auch immer so eine Familie. Dann gibt es noch, wir müssen uns immer zurückbesinnen und uns angucken, was ist denn das Äquivalent in unserem Kulturkreis, ja? Der deutsche Schellenkranz, das ist der Schellenbaum. So, jetzt googelst du mal Schellenbaum und dann guckst du dir das Bild vom Schellenbaum an und dann sieht man schon wieder, aha, Schellenbaum, ja, ganz klar, das Ding ist gemacht für Fackelzüge in den 1930er Jahren. Ich dachte, Schellenbaum sagen irgendwelche Eltern nach dem Motto, bevor, wenn du jetzt nicht gleich spurst, kannst du gleich was vom Schellenbaum fangen. Also, der deutsche Schellenkranz ist der Schellenbaum. Auch da möchte ich sagen, ich verstehe es nicht. Aber die Empfehlung... Französisch-Chinesenhut. Die Empfehlung... Grüße an das... Die Empfehlung bleibt Vietnam War Music. Ganz, ganz tolle Playlist. Dann war ich natürlich... Ist ein Bundesadler drauf. Ich habe... Kennst du... Ach, Schellenbaum der Bundeswehr. Ach so, okay. Auf der Auto, auch da gibt's Fackelzüge auszurichten. So, ist natürlich bei so einer langen Autofahrt, was braucht man noch? Snacks. Ja. Und wir alle haben sicherlich mitbekommen, die absolute Podcast- und Charme-Offensive von Philipp Hitschler. Kennst du Philipp Hitschler? Hitschler, ja, Philipp Hitschler, ist das der Cousin von Alfred Hitchcock? Das ist der Enkel oder was auch immer. Der Hitschler-Erbe. Ja, genau, der Hitschler-Erbe. So. Der hat da jetzt das Ruder an sich gerissen und hat ja Hitschler umbenannt in Hitchies. Warum das wohl? Was? Wie kommt er denn darauf? Ich frage mich, wie der Name entstanden ist. Wahrscheinlich hießen sie anders und hat es jemand genuschelt. Ja, Hitschler. Ja, keine Ahnung. Also heißt es Hitchies und der feuert in einem Dings, feuert der einfach neue Süßigkeit raus. Ach wirklich? Ja, und auch mega, mega, du siehst, der Typ, der ist ein bisschen anstrengend, aber auch nicht unsympathisch, Philipp Hitschler, kann man sich gut mal angucken. Man sieht ihm wirklich an, der lebt für seine Süßigkeiten. Der lebt für seine Süßigkeiten, der oh war Gott, schon... Oh Gott, der sieht aus wie so ein Startup-Bro. Ja, ja, ja, das ist, der ist auch so ein bisschen so. Und dann kannst du natürlich auch irgendwie bei hier Online-Marketing-Rockstars und keine Ahnung was, wo ja, das oh Gott, ja. Ganz schlimm alles. Aber man, wenn man sich den mal kurz anhört, wie der spricht, der lebt einfach für seinen Süßkram. Der hat einen Podcast, ja schlimm. Und der redet auch dann sozusagen, wie er dann früher als kleiner Junge bei seinem Opa in der Produktion war und gesagt hat, Opa, wollen wir nicht mal das und das machen? Alles, wirklich, das ist auch teilweise echt süß und so und, aber er geht halt auch total so in macht jetzt in vegan und alles schön woke und so. Es ist ein bisschen all over the place, aber insgesamt finde ich, macht er einen guten Job und er bringt echt gute, richtig gute neue Produkte mehr oder weniger im Wochentakt raus, die auch richtig crazy ausverkauft sind im Handel. Also der hat irgendwie es geschafft, dieses Familienunternehmen neu zu erfinden. Ja. Super interessant. So wie Kathi es das ja auch geschafft hat. Richtig, da habe ich gleich was für dich. Wir können gleich snacken. Ah, oh, sehr gut. Finde ich sehr gut. Kathi es das ja auch geschafft hat, im Gegensatz zu Haribo. Ja, ja, Haribo ist richtig altbacken geworden. Genau, Haribo ist irgendwie jetzt so das Leibniz. Ja. Unter den Dings Anbietern. Hatten die Zwangsarbeiter bei Haribo eigentlich? Aber alle, wurden alle gut behandelt. Ach so. Ja. So, die Grüße gehen raus, Verena. Ne? Du weißt, wir sind große Fans von dir. So, jetzt hast du da die Drachenzungen gesagt. Ja, genau. Man braucht ja auch einen Snack. Und dann hatten wir Hitchis Drachenzungen in Blau. Saure Drachenzungen. Ja, ich sehe die hier irgendwie nur in der Mixpackung. Nee, das waren sie doch gerade in Blau, Mensch. Hab ich doch gerade gesehen. Links, links, ja, da, da. Das ist aber Wassereis. Echt? Das ist Wassereis. Oh. Saure Drachenzungen, Wassereis. Das wusste ich gar nicht. Wir haben auch Kratzeis tatsächlich. Naja. Aber alles Candy wird blau. Also es schmeckt halt nach sogenannter blauer Himbeere. I don't know. Oh, das ist so ein amerikanisches Ding. Mhm. Blue Raspberry. Das schmeckt aber ganz lecker. Und dann ist ja auf diesen, und die sind auch einigermaßen sauer. Nicht so sauer wie früher, hatten wir auch schon mal drüber. Saure Pommes früher, ich bin mir ziemlich sicher, die waren, als ich klein war, viel saurer. Wahrscheinlich irgendwie krebserregend oder so. Ja, 100 aber, pro, ja. Aber mit Sicherheit besser. Die sind schon ganz okay blaue sauer. Blaue Himbeere, in der Tat. Kann ich auch nur empfehlen, haben wir echt lecker. Drachenzungen einfrieren, Hashtag. TikTok-Trend 2023. Steht hier in der Beschreibung, ich lese das nur vor. Und dann saß ich da auf dem Beifahrer. Ich bin da. Ach, deswegen kommt das mit dem Wassereis um die Ecke oder so. Okay, jetzt gehe ich auf TikTok. Ich bin ja, wie du weißt, ich bin der Passenger. Also wie 6 Videos nur. Ich bin der Passenger Princess, ne? Passenger Princess. Die Passenger Princess sitzt auf dem Passenger Seat und lässt sich fahren. Ja. Und deshalb saß ich da natürlich und habe immer so ein bisschen gesnackt und mal hier. Aber es liegt einfach nur daran, dass, glaube ich, deine Frau nicht erträgt, dass du Auto fährst, wie du Auto fährst. Nee, ja, auch möglich. Aber ich würde sagen, ganz verallgemeinert, ohne jetzt zu nahe treten zu wollen, ist sie einfach eine sehr schlechte Beifahrerin. Aber es macht nichts. Die fährt gerne Auto, macht das auch gut, fährt sicher. Ist gut, ich habe da kein Problem mit. Dann kann ich irgendwie Switch spielen oder so. Also habe ich diese sauren Drachenzungen gegessen. Und da sind ja immer von außen dran so dann so Krümel, die süß ist machen. Ist das der Firmengründ? Also, ja. Das ist alles ein bisschen peinlich. Ich weiß. Aber geil. Ey, zur Beschreibung. Er ist da in einem scheinbar Superman-Kostüm in Blau mit blauer Augenbinde. Könnte aber auch Captain Future sein, falls ich an den noch erinnere. Ja, vor allem könnte es Captain Future von der AfD sein. Oh Gott. Die Farbe Blau ist belastet in diesem Land. So, und aber okay, das werde ich nicht mal ausprobieren. Das werde ich mal ausprobieren. Ja, diese will ich gut. Und die haben ja Krümel und die sind ja immer Zuckerkrümel und diese sauren Krümel. Ja. Und dann ist natürlich dann alles auf meine Hose gefallen, dann haben wir so die Hände rein und dann wieder noch einen genommen, irgendwie gesnackt und so und dann auch nur ein Stück davon gegessen, das erstmal auf meine Hose gelegt und so geguckt, weil wir wollen euch die ganze Zeit in der Hand haben, das Ding. Und dann saß ich da so, auf meine Hose klopft und hab mir im Auge gerieben. Oh nein. Und ich hab mir eins von diesen Säuredingern einfach ins Auge. Ich hatte 5 Minuten lang, hat mein Auge gebrannt und getränt. Ich habe Philipp Hitschler, hat mich fast mein Augenlicht gekostet. Es ist die Wahrheit. Ich lüge nicht. Es hat so wehgetan. Es war wirklich entsetzlich. Ich möchte einen Warnhinweis. Ich möchte einen Warnhinweis auf den sauren Drachenzungen in der Farbe Bleu. Bitte. So. Ich wollte noch kurz erwähnen, dass die Äppelblüh... Ach nee, das machen wir gleich danach. Hol mal was zu snacken. Ich rede einfach nur weiter. Und dann war ich ja auch noch, man muss ja ab und zu mal auf Klo gehen. Und dann war ich an der Autobahn 1. So viel kann ich sagen. An einer Raststätte, irgendwo in und um Bremen herum. Und da haben offensichtliche HSV-Fans die ganze Toilette vollgeschmiert mit es gibt nur 2 Geschlechter und Gender Gaga ist eine Psychose und also wirklich komplett. Ja. Und das war so eine ganz, das war keine verarschte Toilette am Rindloch, das war so eine ganz alte Oldschool-Toilette. Die sah noch alt aus und die hat auch richtig schlimm gerochen. Also wirklich, also obwohl die Tür noch zu war, roch es schon überall nach abgestandener Pisse. Ja. Und dann frage ich mich, wie kann man so drauf sein? So kaputt im Kopf drauf sein, dass man seine verdammte Hirngrütze, die man aus sich rauspopelt, dann in so eine dumme Autobahntoilette schreibt. Seitenweise. Das ist doch irgendwie, findest du nicht, das ist irgendwie ein bisschen pathologisch? Die haben wahrscheinlich während Corona ihren Duftsinn verloren. Und riechen seitdem nichts mehr. Ah, Conora. Du hast Snacks mitgebracht. Genau, also hier, das sind jetzt meine 2 Lieblings Fruchtgummi-Sachen. Ja. Und zwar Katjes Cola Life. Oh. Wirbt auch mit hier weniger Zucker, gleicher Geschmack. Sehr geile vegane Cola-Dinger. Ja. Probier ich mal. So. Auch von der Konsistenz lustigerweise. Nicht mehr so schlimm ranzig wie anderes veganes Zeug. So. Aber das gekrönt wird es wirklich von dem besten veganen. Ist okay. Ist mir nicht, genau. Ist mir tatsächlich nicht süß genug, aber ist okay. Das beste vegane Süßsäure. Das war Trolli Dinosaurex. Den kenne ich. Brauchst du mir gar nicht sagen. Kenne ich. Ist super. Geilster Scheiß der Welt. Also. Ja. Kenne ich. Ist total. Ist wirklich klasse. Also, da muss man echt sagen, an dem Markt hat sich viel getan. Ja. Und was mit Haribo? Ja. Also, vielleicht fahre ich gleich noch auf dem Rückweg. Wie lange hat die Metro auf? 21 Uhr. Na, wird ein bisschen knapp. Aber ich bräuchte mal einen Nachschub Bonner Gold. Ugh. Ganz toll. Ja. Aber das ist wirklich, die Saurier von Trolli, echt geiles Produkt. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, so vor so 10, 15 Jahren hatte Trolli noch ganz schönen Nachholbedarf. Ja. Mittlerweile voll im Game. Vegan, Dennis, vegan sein Dank. Ja. Schmeckt genauso. Schmeckt genauso. Dennis, du musst einen Jingle abspielen, denn wir haben jetzt was. Wir müssen mal wieder, es ist mal wieder soweit, wir müssen mal wieder um Spenden bitten. Der Anycast Spendenaufruf. Das Geschäftsjahr 2023 ist schon längst abgeschlossen, Dennis. Und Ja. Wie du weißt, haben wir abgeschnitten. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne tun, indem ihr auf anycar.st/unterstützen geht. Da könnt ihr uns Zuwendungen finanzieller Art zukommen lassen. Es gibt kein Leistungsversprechen, was damit verbunden ist. Oder vielleicht doch, aber sobald wir die Kleinunternehmergrenze sprengen, dann nicht mehr. Ja. Aber rückwirkend für jeden Euro. Ja. Das ist unsere AGB. Das sind unsere AGB. Das könnt ihr sehr gerne tun. Und so ein paar Sternchenbewertungen bei Apple Podcasts oder Spotify, wo Dennis uns ohne meine Zustimmung angemeldet hat. Weißt du, wo ich wirklich uns ohne deine Zustimmung angemeldet habe? RTL Plus. Ja. Ja. Das können wir auch sehr gerne geben. Aber tatsächlich, wenn ihr Bock habt, uns ein paar Mark in den Hut zu werfen, dann tut das. Wir sind jetzt auch wieder, es ist soweit, Frühling, wir haben alle wieder, ich kann wieder ein bisschen mehr Fahrrad fahren. Nächste Woche komme ich wieder, Dennis. Oh Gott, wie so eine Drohung. Nehmen wir wieder auf. Ich sag's so, es ist einfach so. Hä, aber wir machen diesen Podcast nur alle 2 Wochen offiziell. Aber Dennis, ist es die einzige Spende, die wir brauchen? Geld? Nein. Nein. Wir brauchen noch was. Denn wir haben jetzt eine Rubrik in der Rubrik. Spiel mal die andere Rubrik ab. Ich habe dafür, glaube ich, kein Ding gesehen. Was? Doch, klar. Für was? Ach, das hier? Ja. Denn wir sind ja auch Service-Podcast. Ein Service-Podcast. Ein Podcast für Service. Ein verbrauchenden Podcast für die Menschen. Ja. Wir. Das kann man, glaube ich, sagen. Und deshalb möchten wir nämlich, wir sind Tester. Wir sind von der Art und Natur her, gehen wir gerne mal raus und probieren mal Sachen aus. Und dann haben wir aber auch, selbst wenn wir sie nicht ausprobiert haben, sondern nur drüber nachdenken, sie aus, haben wir auf jeden Fall immer eine starke Meinung. Ja. Starke Meinung zu Supermärkten und zu allem anderen, worüber wir gerade Lust haben, Meinung zu haben. Und diesmal, wir haben es schon sehr, sehr häufig thematisiert. Autobahnraststätten, irgendwie sowas, ein bisschen der Roadtrip, das schöne Gefühl über die Autobahn, was nicht mehr ganz so schön ist wie früher. Ja. Weißt du auch warum? Warum? Weil es Klimaanlagen gibt. Ach, früher hat man Fenster aufgemacht. Genau, Fenster aufgemacht auf der Autobahn und diese stehende Hitze, die im Sommer durch die reingekommen ist und dann gab es zwar eine Lüftung, aber da kam auch nur warme Luft raus. Das ist einfach, dieses Autobahnfeeling gibt es nicht mehr. Weil es ist ja wirklich isoliert, man ist hermetisch abgeschlossen von seiner Umwelt, sitzt man in seiner scheiß Karre. Es gibt auch nicht mehr so viele Insekten wie früher, ist alles, hat nicht mehr denselben Style. Hat alles nicht mehr, ist so. Das Benzin ist mittlerweile bleifrei, ist sehr schlimm. Ja, das alles, kommt alles hinzu, aber was es gibt natürlich auf der Autobahn weiterhin, das sind Toiletten. Und wir möchten hier, ich würde sagen, irgendwann zur Ferienzeit im Juli die Anycast beste Sanifair-Toilette Deutschlands küren. So, dafür brauchen wir Spenden. Neben dem ganzen Geld und Sachspenden, die ihr auch gerne an die Adresse im Impressum schicken könnt, brauchen wir auch eure Vorschläge für die Anycast beste Sanifair-Toilette Deutschlands. Die schickt ihr bitte gerne an sanifair@anycar.st. Gerne auch mit Bildern. Standort wäre ganz gut. Und wir bereiten das dann irgendwie auf und küren dann tatsächlich eine, die beste Anycast Sanifair-Toilette Deutschlands. Einsendeschluss bitte 30. Juni, also wir werden noch sehr, sehr lange sammeln, ja, um dann Mitte Juli die Katze aus dem Sack zu lassen. Dennis, das ist mir ganz wichtig, dass wir das tun. Wir wollen ja auch was zurückgeben. Was wären denn die Kriterien? Oder reden wir darüber noch? Das muss eine Sanifair-Toilette sein. Okay. Das ist wichtig. Ach so, ich meine, aber was macht eine gute Sanifair-Toilette aus? Ja, das muss, erstmal kommen wir zu den Nominierungen. Ja. Da kann ja jeder einfach wild nominieren, ja, und da schreibt ihr auch am besten dann eine Begründung rein. Ja. Und dann suchen wir die besten raus und tragen das entsprechend vor und dann küren wir die. Es gibt aber noch kein von uns abgestecktes Verfahren. Ja. Vielleicht lassen wir abstimmen, vielleicht bestimmen wir auch. Das ist Publikumsvoting. Vielleicht tun wir auch nur so, als lassen wir abstimmen. Ja. Und bestimmen dann selber. Vielleicht gibt es eine Art TED oder Wir machen es wie früher. Mehrwertnummer. Nein, viel besser. Wir lassen die Leute, wir installieren jemanden bei allen Stadtwerken, ja, und lassen die Leute gleichzeitig runterspülen Wasser oder die Lichtschalter an- und ausmachen. Ja. So wie früher. Das machen wir. Das machen wir sehr gerne. Dann live aus der Stadthalle Kaiserslautern. Ja. So, jetzt machen Sie, wenn Sie für Option A sind, machen Sie jetzt ganz schnell das Licht an- und aus. Dip, dip, dip, dip. Oder spülen Sie die Toilette. Haben die wirklich früher gemacht? Ich möchte nichts davon. So, das ist jetzt eine große, das ist auf jeden Fall der große Anycast, das war der Anycast Spendenaufruf jetzt. Der Anycast Spendenaufruf. Die Äpfel blühen, Dennis. Hast du noch ein Thema eigentlich? Du kannst auch gerne was sagen. Ich habe nur so ein bisschen. Ich habe mich letztes Mal sehr abreagiert. Ich habe noch nichts so richtig. Ich habe noch ein bisschen Redebedarf. Ich bin ja Obstbauer. Das stimmt. Du bist ja auch Waldbesitzer und genau. Obstbauer. Waldbesitzer und Obstbauer. So steht's einst auf meinem Grabstein. Ja. Und die, so steht einst, sagt man das so? Oder der einst? So steht es. Ich bin Ausländer. Ich habe keine Ahnung. So steht es. Auch da könnt ihr uns gerne einen Vorschlag schicken an formulierungshilfe@anyka.st. So, und Neupflanzungen von Bäumen war ein Thema in meinem, ja, Leben in den letzten Jahren. Ist es auch immer noch, wird es auch noch die nächsten Jahre irgendwie ein bisschen sein. Hast du sehr klischeehaft auch mal zu bestimmten Anlässen einen Baum verbuddelt? Nein. Gepflanzt? Nein. Bin ich dagegen. Okay. Finde ich uncool. Nee, also wir haben tatsächlich einen Baum geschenkt bekommen von der Samtgemeinde. Zu welchem Anlass, wenn ich fragen darf? Ja, machen wir auf, ja. Okay. Haben wir aber nie eingelöst. Den kann man sich nämlich abholen beim Bauhof und darf den dann in einem bestimmten Waldstück setzen. Also, was ihr in Wahrheit macht, ist für das Amt wahrscheinlich Ausgleichsfläche pflanzen. Ja. Mhm. Weil die Gemeinde wieder irgendwas versiegelt hat. Ach so, ja, okay. So. Hoffentlich hat es sich gelohnt, das Versiegeln. Also ich möchte ein bisschen so obstgartenmäßig am Start sein. Ich habe auch Bock auf so große, schön so Hochstammbäume, finde ich super. Ne? Platz ist ein bisschen vorhanden. Gibt es bei euch eigentlich, ich weiß, in Brandenburg gibt es auf jeden Fall diese Förderung für Streuobstwiesen. Ja, im Nachbarlandkreis gibt es das. Und nicht so knapp. Und da wird auch sogar die Pflanzung, die ordnungsgemäße, von einem Fachbetrieb bezuschusst. Okay. Weil das ist, finde ich, eine geile Idee. Du sagst, okay, ich habe ein riesen Grundstück, weiß nicht, dann streue ich eine Streuobst-Wiese, die ist offen. Ja, wir sind im Landkreis Wittmund und im Landkreis Aurich nebenan war das, ich habe mal geguckt, vorletztes Jahr muss es gewesen sein, da gab es halt 70% Förderung. Krass. Also du konntest dir halt, bist halt irgendwie zum Gärtnereibetrieb gegangen oder zum Pomologen oder sonst wem und hast gesagt, hier Leute, diese und jene Bäume und pflanzt die mal ein. Jemand für Postmodernität? Genau. Nein, das ist die, sind die Apfel, ach so. Forscher. Und sorry. Und kriegst einfach auf die Rechnung 70% zurück. Geil. Mega krass, mega geil. Im Landkreis Wittmund nicht. Wahrscheinlich einfach auch nicht genug Geld da, ja, muss man so sagen. Wie auch immer. Wenn man so Äpfel pflanzt, dann brauchen diese Apfelbäume, gerade weil das eher so ältere Sorten sind, die wir pflanzen, auch so ein bisschen, ne? Biodiversität, Arterhaltung und so weiter und so fort. Sonst gibt es Ärger in den Instagram-Kommentaren in eurem Feed. Wieso? Naja, wenn ihr irgendwie so eine moderne Hybridsorte pflanzt, dann kriegt ihr direkt auf euch im Kopf gestiegen. Bei also, Vanlife. Dennis, mit deiner Monstera-Pflanze, die du hier bis zur Decke gezüchtet hast, ja, brauchst du dich mal... Ich hasse Pflanzen. Ich hasse sie so sehr. Jetzt ist das Ding. Die blühen jetzt. Also wir haben 4 Apfelbäume gepflanzt und 3 von denen blühen schon sehr früh. Früher, als wir das erwartet hätten. Kommt wahrscheinlich nicht viel rum, wenn die überhaupt Früchte haben. Aber es drängt sich die Frage auf, weil es auch andere Obstsorten gibt, wo auf jeden Fall Sachen kommen. Was machen wir mit dem Obst, das wir ernten? Und was möchte ich natürlich machen, Dennis? Kompott? Ja, auch. Apfelkuchen? Bestimmt auch. Was kann man noch aus Äpfeln machen? Marmelade? Ja, aber guck mal. Du musst. Oh, willst du brennen? Ja, du bist auf dem richtigen Weg. Pass auf, weil der Witz ist nämlich. Der Witz ist nämlich der folgende. Wenn du einen Kompott machst oder das irgendwie einfrierst oder Apfelkuchen machst und den einfrierst und so, das ist dann die Ende der, das Ende der Wertschöpfungskette. Ja. Man kann aber erstmal Saft machen. Ja. Diesen Saft zu Wein vergären. Ja. Und diesen Wein dann zu einem Geist machen. Das sind 3 Wertschöpfungsschritte. Veredelung ohne Ende steckt dahinter. Ich sag's nur. Und da in diese Welt möchte ich mich. Ich würde gerne Obstweine machen. Ja. Ich erinnere mich damals, mein Vater hat in der Küche einfach, glaube ich, auf Reisbasis so Zeug gemacht. Das geht auch, ja. Richtig genau. Absurd, das hat einfach rumgeblubbert die ganze Zeit und da kam, also ich würde es nicht trinken, weil ich mein Augenlicht besorgt bin. Ja, du musst ein bisschen musst du aufpassen beim Brennen, das ist schon so, aber ganz grundsätzlich kriegt man das schon hin. Es gibt auch so kleine, da gibt's auch, glaube ich, für so Hausbrandsachen gibt's auch mittlerweile so freien Mengen oder Größen, die Destille haben darf. Da muss man es nicht mal anmelden. Aber Hauswein ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Da hätte ich schon erstmal Bock drauf. So. Und da gibt's auch, ich habe schon mal so langsam angefangen, mich einzulesen, und das ist natürlich wieder wahnsinnig verhipstert alles, ganz wie du dir vorstellen kannst. Und es gibt natürlich dann auch unfassbar viele Hefesorten, die man da einmischen kann und bla bla bla bla bla. Aber wir wollen ja vorne anfangen. Das heißt, erstmal nimmt man die Äpfel und muss Saft draus machen. Das heißt, ich brauche irgendwas zum Apfel schreddern und dann zum Pressen. Da ist die Frage, ist das so eine krasse Menge, dass man jemanden herschicken lässt, also jemanden kommen lässt? Will ich nicht, da habe ich keinen Bock drauf. Okay. Vielleicht gibt es irgendwann so viele Äpfel, das ist aber noch Jahrzehnte hin. Aber derzeit ist die Menge überschaubar. Aber es ist wahrscheinlich, ist es zu viel für so einen Haushaltsentsafter? Ja, ich würde schon sagen. Also ich weiß es nicht, ne? Das ist jetzt das erste Mal, dass sie blühen. Unklar, ob da überhaupt Früchte drankommen jetzt, aber... Ich will halt irgendwas machen, dass ich damit auch so Mengen von, sagen wir mal, 200 Kilogramm, 500 Kilogramm irgendwie im Zweifel, das ist dann wahrscheinlich schon die Spitze dessen, was da runterkommen wird, aber dass das verarbeitbar ist. Irgendwie so eine, ich will es nicht alles selber häckseln, vielleicht irgendwas mit Muskelkraft, so dass man irgendwie treten muss oder so, das hätte ich gerne. Und jetzt die Frage, kauft man sich sowas oder baut man das selber? Oh Gott, und landet dann irgendwie in so, ja genau, und ist dann, wenn man sich das gebaut hat, ist dann irgendwann auf so einer NDR-Doku, wo Landleben, ja, vermischt mit die größten Knauser. Musst du echt aufpassen. Gibt etwa, die versenden jeden Tag so eine Nordreportage, die, also wenn du die das mitbekommen hast, die im Garten. Ja, was mache ich denn jetzt, Dennis? Die können auch nur zweimal die Woche die Müllabfuhr zeigen von Hannover. Aber so ein Entsafter, reicht das denn als, reicht ein Entsafter, braucht man nicht, muss man das nicht, Apfel, muss das nicht gepresst werden? Ich dachte, man presst das. Ich glaube, Entsafter funktionieren doch so auf dem Prinzip, also ein Entsafter läuft doch quasi, er macht das klein und drin ist dann auch schon doch auch so ein Stein, der sich rotiert und dann wird gepresst. Muss ich aus den Zellen rausbekommen, das Zeug. Aber so ein Entsafter, so ein Haushaltsentsafter, der dreht doch einfach nur ganz schnell und schleudert das irgendwie. Aber vielleicht gibt es so, aber müsst ihr mal gucken, vielleicht. Und man kann halt mit den Resten, mit den Apfelresten, kann man die Schweine füttern, Dennis. Du hast aber keine Schweine. Ja, noch nicht. So. Dann ist einfach ein Kompost. So, und deshalb, Dennis, ist jetzt eine Hausaufgabe für dich. Warum ich? Ja, weil du auch Lust auf Bürokratie hast. Ja. So. Deshalb findest du jetzt raus, wie ist denn das? Was muss man denn, wenn man Wein selbst herstellt und vertreibt, also Fruchtwein, kein Wein von der Weinrebe. Was muss man da machen? Also was muss da deklariert werden? Was muss ich da rausfinden und so? Was muss aufs Etikett? Bei wem muss ich was anmelden? Gesundheitsamtmäßig und so? Denn Dennis, möchtest du nicht den Anycast Apfelwein für die Menschen verkaufen? Also. Eine Magnumflasche? Also. Du weißt gar nicht, was das für ein fucking Rattenschwanz ist, Lebensmittel zu verkaufen. Doch, ich ahne es. So. Ich ahne es. Es fängt ja auch schon an bei der Deklaration von Lebensmitteln. Ja, ich weiß. Du musst dann anfangen, dein Shopsystem muss ja schon mal anfangen können, zum Beispiel ausweisen zu können, also Preis pro 100 Milliliter. Das fängt da, das ist ja basic an. Du musst ja vergleichen. Da musst du ja irgendwelche Tabellen ausweisen, hier Nährstoffe und Zusatzstoffe, Inhaltsstoffe. Gibt ja keine. Es gibt einfach nur das und Hefe. Mehr ist da nicht drin. Und Hefe dann, ist wahrscheinlich der Hilfsstoff. Den müssen wir nicht deklarieren. Und dann blubbert das weg? Ja. Ist Hefe auf Bier drauf? Nee, ne? Ich meine nicht. Doch, glaube ich schon. Ja, manchmal schon. So. Ach, in Deutschland gibt es keine Steuer auf Wein. Lege ich eine Steuer für Schaumweine. Ja klar, die wurde für die deutsche Seeflotte eingeführt. Stimmt das eigentlich? Ich habe das irgendwann mal gehört, dass Tabaksteuererhöhungen für die Afghanistan-Einsätze gemacht wurden. Das weiß ich nicht. Das ist aber allenfalls kann das nur eine politische Absichtserklärung sein. Ja, genau. Weil Steuern ist haben ja keine Zweckbindung. Genau. So, keine Ahnung. Alkoholbesteuerung. Wikipedia ist doch ein guter hier. So, Deutschland. Alkoholsteuergesetz. Hier Branntweinmonopol. Bla bla bla. Schau mal, Bierstein. Zwischenergebnissteuer. So. Gibt es denn hier so auf Portwein, Sherry? Ach, das ist alles nicht so das Relevante. Aber wenn wir so besteuern sind, Schlüsselstein, Verbrauchsteuer. Also hier zu Hause, Fruchtwein, Steuer. Ah, wer war da gerade schon? Was war da? War hier ein Ding? So, Steuergegenstand, Besonderheiten, Wein. Aber hier alkoholhaltige Waren. Was wird so besteuert? Schaumwein, Tabakwaren, Kaffee, hier also. Besonderheiten Wein, es gibt keine Verbrauchsteuer auf Wein, es gibt hier Weinbrand, wieso wird Weinbrand, Wodka, Alkohol? Ja, aber das ist ja der zweite Schritt. Erstmal, wenn du den Wein herstellst. So, Besonderheiten Wein. So, was gibt es denn hier? Also, sondern nur eine Steueraufsichtsfunktion. Also muss man das anmelden, damit die gucken kommen können, ob man nicht doch was brennt oder wie? Ja, also, wird keine, aber ist das Wein? Ist was Wein? Was du da machst? Ja, sicher. Weiß ich ja nicht. Gucken wir doch mal ins deutsche Weingesetz, wie Wein definiert ist. Kennt hier Begriffsbestimmungen. So, also Erzeugnisse, die in den Rechtsakten der, oh Gott, habe ich schon keinen Bock mehr. Der verweist einfach auf irgendwelche Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen Union. Die genannten Erzeugnisse des Weinbaus ohne Rücksicht auf ihren Ursprung. So, aber ist der Weinbau, wie nennt man das denn sonst? Es gibt doch Apfelwein und so. Ja, Apfelwein. Guck doch mal, deutsches Lebensmittelhandbuch, Apfelwein. So. Gucken wir nochmal, was denn hier? Fruchtwein und Recht. Verband der deutschen Fruchtwein und Fruchtschaumweinindustrie. Guck mal, siehst du, was kostet die Mitgliedschaft? Direkt checken. So, warte. Über uns steht hier nichts. Komm, hier steht nichts. Keine. So. Ah, wahrscheinlich wird man dann so, die werden beeindruckt. Leitsätzen für Schaumwein, weinähnliche Getränke. Ah, so. Weinähnliches Getränk, sehr gut. Genau. Schön sicher. Dann kann man das irgendwie auch so nennen. So. Ein weinähnliches Getränk genau, für die Menschen. Die Verordnung über bestimmte alkoholhaltige Getränke. Die alkoholhaltige Getränkeverordnung. So. Weinbrand oder Brandy. Deutscher Weinbrand. Hinweis das Alter, Prüfnummer, Prüfungsverfahren. Das ist, glaube ich, alles nicht so richtig hart relevant. So, gucken wir nochmal hier in die Leitsätze. Ach genau, Apfel- oder Birnenwein. Sind Erzeugnisse aus Äpfeln vergoren? Ja. Oh, dann gibt es die Kategorien. Most nach Landesverbrauch sind Erzeugnisse aus Äpfeln oder Birnen, das unter Verwendung von höchstens einem Drittel Wasser hergestellt wird. Ja. Dann der Apfeltischwein ist unter Verwendung von Zuckerarten. Ja. Mindestens 8% Volumenalkohol, aber maximal 11%. Ja. Dann der Apfel-Dessert-Wein ist auch wieder Zucker, maximal mindestens 12%. Nee, so. Ich will ja keinen Zucker dazu tun. Ich will es auch nicht mit Wasser strengen. Ich will einfach eigentlich nur den Saft nehmen und da Hefe reinschmeißen. Ich glaube, das kannst du einfach machen. Und dann die Augen zumachen. Ja, das kannst du einfach machen, glaube ich. So, und dann ist es, genau, dann ist es Apfelwein. Das ist dann im deutschen Lebensmittelhandbuch hier. Du musst es benennen, genau. Also es ist ein Apfelwein, aber gibt es nochmal, wenn du eine bestimmte Bezeichnung möchtest, so gucken, was da drin ist. So. Dann ist er hier. Fruchtdessertfrucht, Honigfarbe. Nee, wahrscheinlich ist es dann tatsächlich einfach bei dir. Apfelwein, genau. Birnwein, ja. So. Okay. So. Zutaten: Äpfel. Ja. Und Hefe. Richtig. Oder Saft aus Äpfeln. So, genau. Die in diesem Leitsatz beschriebenen Zeugnisse sind zum unmittelbaren Verzehr geeignete alkoholhaltige Getränke, die durch teilweise oder vollständige alkoholische Gärung aus Fruchtsaft oder Fruchtmark, jeweils auch in konzentrierter Form oder aus der Maische von frischen oder mit Kälte haltbar gemachten Früchten, ausgenommen Weintrauben, auch in der Mischung untereinander oder aus frischen oder mit der Kälte haltbar gemachtbaren Rhabarberstängeln oder aus Honig hergestellt werden. Gut, also ich glaube, in die Details müssen wir uns noch einlesen, wie man das herstellt. Jetzt ist erstmal wichtig, dass die Blüten alle rauskommen und dass auch Äpfel drankommen. Aber ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr, wenn da was dran ist, das hat aber Hefe ist vollkommen okay. Hier. Zur Herstellung üblich sind Fruchtsaft, gesunde, frische, flüssige Hefen von weinähnlichen Getränken, flüssige Reinhefe oder Trockenhefe. Sie wird nicht unter Verwendung von Traubenmost oder Wein vermehrt. Und dann gibt es noch bestimmte Zusätze, die reinpacken kannst, zum Beispiel Zuckerarten. Nee. Dann kannst du noch Sulfate reinpacken, Pektine, Schwefeldioxid. Ich glaube, Sulfat könnte man ein bisschen tatsächlich reinpacken, weil das dann, glaube ich, Stabilität bringt oder so. Genau. Ne? Das ist genau. Aber das ist eine Rezeptfrage. Da können wir uns ja drum kümmern. Dann kann man das zumindest schon mal deklarieren als Wein. Da muss man den Alkoholgehalt messen wahrscheinlich. Ja, aber das kann man in so ein Tool sicher klicken. Das ist so ein Alkohol. Genau, das legt man da so rein. Sieht aus wie so ein Thermometer. Richtig. Hier gibt es auch richtig nochmal so schwäbischer Most, Wittenberger Most, badischer Most. Können mich alle mal am Arsch legen mit ihrem Most. Most. Ach, gespritzte aus, also hier die Weitererzeugnissen. So, Schorle aus, mindestens 50% Erzeugnisse. Sehr gut. Die Lebensmittelgrundsätze, sehr, sehr gut. Ja, gut. Leitsätze. Ich sehe schon, du kümmerst dich, ich mal das Etikett und du kümmerst dich um die Anmeldung. Dafür, dass du von uns beiden der ausgebildete Jurist bist, delegierst du gerade sehr viel Juristerei auf den Erfahrungsjuristen. Ja, Dennis, aber es geht ja auch um die, wie überall im Leben, um die effiziente Aussteuerung von Kapazitäten. Ja. Und ich bin ja gerade dabei, mir ganz viel Quatsch auszudenken. Das stimmt. Dann ist einfach, bin ich schon ausgelastet. Okay. Na gut. Machen wir hier den Deckel hier drauf? Ja. Soll ich noch kurz, darf ich kurz verraten, was du hier für ein Buch gekauft hast? Ja. Darfst du machen. Ich kann das gar nicht lesen. Das ist das Taylor Swift Buch. 100 Seiten Taylor Swift. Ja. Finde ich nicht peinlich. Findest du nicht peinlich? Nee. Schöne Grüße. Aber die fliegt ganz viel mit ihrem Privatjet durch die Gegend. Ja. Also es ist ja, da sind wir ja wieder hier bei der Ambiguitätstoleranz. Ambiguitätstoleranz, ja. Sie macht ja gleichzeitig gute Musik und gleichzeitig wird sie nach der Revolution an die Wand gestellt. Okay, also sie wird nach der Revolution an die Wand gestellt, weil sie sehr viel mit dem Privatjet, aber ihre Postkartenmalerei ist top. Ja. Okay. Das Schöne ist ja, selbst wenn sie an die Wand gestellt wurde, ihre Musik existiert ja weiter. Man muss ja auch Werk vom Künstler trennen. Ja, das haben wir schon immer gemacht. Das haben wir schon. Wusstest du, dass 79% des Plastikmülls in der Welt auf Deponien oder in der Natur gelagert wird? Ja, schlimm. Das habe ich aus dem Taylor Swift Buch gerade rausgelesen. Ja. Ist so. Wir machen mal einen Deckel drauf. Sekunde. Die Anycast-Abmoderation. Das war Folge 157 des einzigen Fachpodcasts für Heimat, Recht, Bahn und Moral. Wir haben schon aufgerufen zu unterstützen. Ihr könnt uns auch folgen auf Twitter. Oh, ist nicht mehr benutzbar. Nee, ist nicht mehr benutzbar. Wir sind da immer noch. Ist wirklich nicht mehr benutzbar. At Anycast. Ja. Wir sind auch auf Mastodon. Ja. At Anycast at podcast.social. So sieht das aus. Auf Blue Sky sind wir Anycast mit Punkt dazwischen. Wenn du das so sagst. Ja. Auf Instagram, anycast.podcast. Wo sind wir noch? Manchmal, wenn man sich in Friedrichshain, hört man mich vom Balkon schreien. Das kann ich auch als Pro-Tipp geben. Okay, gut, gut. Wunderbar. Dann, Dennis, würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Ich komme. Warum nächste Woche wieder? Wie, weil das jetzt, weil ich jetzt Zeit habe. Ich bin jetzt die nächsten Wochenenden bin ich nicht weg. Ich habe keinen Urlaub. Wir müssen auch am, wir haben am 4. Mai auch etwas vor. Ja. Ja. So viel kann man schon verraten. Wir nehmen eine alte Serie wieder auf. Aber wollen noch nicht zu viel. Und da habe ich, nächste Woche ist Mai-Feiertag. Da ist, hat man auch mal einen Tag, um innezuhalten. Du meinst den Arbeiterkampftag? Ja. Genau. Und da wird sich schon irgendwas finden. Gut Kampf euch allen. Donnerstag nächste Woche ist hier Kontrolltermin beim Zahnarzt. Da wird sich schon was finden zwischendurch. So. Ach ja. Oh, Montag muss ich in den Biergarten. Oh, das ist wichtig. Ich sage aber nicht in welchen. Nicht, dass die Stalker kommen. Nee. Oh, am 6. Mai müssen wir auch ins Panenka. Bis dann. Tschüss. Tschüss.